Im Steuerrecht basiert vieles auf Vertrauen. Hartz IV hingegen ist schlupflochfrei, genau wie es kaum einen profitablen Weg gibt, die Rentenkasse zu betrügen. Wenn wir uns in allen Lebensbereichen nach den faulen Betrügern richten würden, dann hätten wir einen Polizei- und Überwachungsstaat. Eine freie Gesellschaft muss aber davon ausgehen, dass es Betrug geben wird, genau wie Hotels davon ausgehen, dass Handtücher gestohlen werden und Städte davon ausgehen, dass Menschen bei Rot über Ampeln gehen. In unserer Gesellschaft basiert so vieles auf Vertrauen. Warum vertraut das Jobcenter meinen Eltern dann nicht, wenn sie sagen, dass sie kein Geld haben, sondern lässt sie alle ihre Kontoauszüge einreichen, seit Jahrzehnten schon? Warum vertraute das Jobcenter mir nicht, als ich Abitur machte, sondern ließ mich alle paar Monate eine Schulbescheinigung vorzeigen? Die Antwort ist einfach. Weil die Armen von Erwerb und Konsum und Arbeit ausgeschlossen sind, sollen sie auch vom Lügen ausgeschlossen sein. Weil jeder sich ein bisschen unrechtmäßig bereichert, gehen alle davon aus, dass die Armen das auch tun würden. Dabei wissen gerade die Armen oft gar nicht, wie das geht, dass immer mehr wollen. Dafür müssten sie erstmal das Gefühl kennen, mehr oder einfach nur genug zu bekommen. Uli Hoeneß hat 28,5 Millionen Euro Steuern hinterzogen. Das sind ungefähr 67.200 monatliche Hartz-IV-Sätze. Jemand, der unrechtmäßig Hartz-IV bezieht, müsste also etwa 5.600 Jahre alt werden, um der Gemeinschaft so sehr zu schaden wie Uli Hoeneß.